Deutschlandfunk. Rock etc. Hin und wieder wechseln Künstler das Metier und gehen in die Politik. Zumeist ist damit die Künstlerkarriere beendet oder doch zumindest unterbrochen. Es geht aber auch anders. Gilberto Gil ist seit 4 Jahren Kulturminister in Brasilien. Ein aufregendes Amt, denn Brasilien ist nicht nur musikalisch reich an Kultur. Das hält Gil aber nicht davon ab, seine Arbeit als Sänger und Komponist fortzusetzen. Er ist ein singender Minister und morgen wird er 65 Jahre alt. Hören Sie ein Porträt von Luigi Lauer. Jazz, classical, folk, it has to be pluralistic. Alles. Jazz, Classic, Folk, es sollte pluralistisch sein. Wenn du viele Radiostationen hast, kannst du die Vielfalt natürlich auch aus dieser Vielfalt beziehen. Dann können sich Stationen spezialisieren auf Klassik, Weltmusik, Folk oder Pop. Musik ist Musik. Es gibt so viele verschiedene Stile. Die sollten alle im Radio gespielt werden. Immer. Music is music. They should all be in the radio. Always. Soweit die Einschätzung des Musikers und amtierenden Kulturministers Brasiliens, Gilberto Gil, darüber, wie Rundfunk aussehen sollte. Eine musikalische wie politische Stellungnahme zugleich. Diese beiden Seiten des Gilberto Gil, morgen begeht er seinen 65. Geburtstag, wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Let me present to you my folks, Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Let me present to you my folks, Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Such an idea fills my daydream, such an idea brings a moonbeam, such a floating light thread hangs on my little cabin, lonely cabin, my lunar Volkswagen cabin, with no man, no dog, no bagging. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control, so I haste away to find, accelerating my mind. Now my cabin flows, holding me in, I've got the space under my skin. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control, but I feel like a yolk in an egg, on the way to the moon, thrown high in the sky by my dream, in my Volkswagen Blues. Let me present to you my folks, Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Let me present, let me sing to you my folks, Volkswagen Blues, ready to carry me away, a long way to reach the moon. Such an idea fills my daydream, such an idea brings a moonbeam, such a floating light thread hangs on my little cabin, lonely cabin, my lunar Volkswagen cabin, with no man, no dog, no begging. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control, so I haste away to find, accelerating my mind. Now my cabin flows, holding me in, I've got the space under my skin. Such an idea thrills my soul, breaks down my self-control, but I feel like a yolk in an egg, on the way to the moon, thrown high in the sky by my dream, in my Volkswagen Blues. Der Volkswagen Blues aus dem Jahr 1971. VW baute da schon den berühmten Bulli in Brasilien. Gilberto Passos Gil Moreira, kurz Gilberto Gil, schrieb das Lied im Exil in London. Es wurde zu einer Hymne der Tropicalia oder Tropicalismo-Bewegung. Die griff eine Idee des Künstlers Oswald de Andrade auf, in den 20er Jahren ein Modernisierer der brasilianischen Kultur. Und sein Konzept, das Manifesto Antropofago, also Kannibalenmanifest, stand für eine freie, klassenlose Gesellschaft ohne die Dominanz der europäischen Kolonialmächte. Tropicalia hat dieses Konzept in den 60ern, 70ern benutzt und versucht, Ideen zu aktualisieren. In diesem Sinne folgen wir den Vorstellungen von Oswald Gianandrea. Aber wir lebten nun mal in einer anderen Zeit und was wir machten, war, diesem Erneuerungsprozess zu folgen, der überall in der Welt vonstatten ging. In Nordamerika, in England, in Frankreich, wo politisch und kulturell mit den 68ern ein ganz neuer Wind wehte. An den amerikanischen Universitäten war richtig was los. Es gab Bob Dylan, John Byers, Schriftsteller wie Timothy Leary, Baldwin, Ginsberg, Norman Mailer. Es gab die Beatles in England, es gab Jimi Hendrix, im Jazz Miles Davis. Modernisierung stand ganz oben auf der Tagesordnung. Und genau das versuchten wir in Brasilien. Genau darum ging es bei Tropicalia. Tropicalia war also erst einmal keine politische Bewegung. Dylan became political. John Baez became political. Bob Dylan wurde politisch, John Baez wurde politisch, die Beatles. Aber erst einmal ging es ihnen nicht um Politik, sondern um Kultur, Musik, Kunst. So war das auch mit Tropicalia. Wir hatten mit Politik nie etwas zu tun. Einfluss hatten wir schon, das hatten die Jugendbewegungen überall auf der Welt. Aber wir haben uns nie irgendwelchen revolutionären Kräften oder sowas angeschlossen. Grund dafür hätte man gehabt, denn nach einem Militärputsch 1964 beließen die Generäle zwar noch ein Alibi-Parlament im Amt, doch 1968 wurde auch dies aufgelöst. Der Tropicalismo hatte damit Gilberto Gil und einer Handvoll Weggefährten seine ersten Stars und die nutzten ihre Berühmtheit zunehmend zur Kritik, geschickt zwischen die Zeilen geschrieben. Gilberto Gil und sein engster Freund und Mitstreiter Caetano Veloso landeten trotzdem Ende Dezember 1968 im Gefängnis, wobei das Militär erst nicht recht wusste, was es mit ihnen anfangen sollte. Nach 2 Monaten wurden sie unter Hausarrest gestellt und dann im Juli 1969 ins Exil nach London abgeschoben. Começou a circular o expresso 2222 direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai dar, menina, do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Oh, menina, de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue entre e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Oh, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000. Expresso 2222, Titelstück des ersten Albums nach Gilberto Gils Rückkehr aus dem Exil 1972. Die Einflüsse brasilianischer Volksmusik, hier der Forró aus dem Nordosten, sind unüberhörbar. Und obwohl die Musik der Tropicalistas viel vom westlichen Rock und Soul übernommen hatte, blieb die Musik doch immer brasilianisch. Gilberto Gil stammte aus gutbürgerlichem Elternhaus und war auf dem besten Wege, nach einem Betriebswirtschaftsstudium Manager zu werden. Doch da war er bereits von der Musik infiziert, was in Brasilien Anfang der 60er für die meisten nur eines bedeuten konnte: Bossa Nova, eine leicht luftige Version des Samba mit jazzigen Einschlüssen, untrennbar verbunden mit dem Namen Antonio Carlos Jobim, dessen Lieder um die Welt gingen, allen voran sein Girl from Ipanema. Gilberto Gils erstes Album Luvazao aus dem Jahre 1967 steht exakt am Scheideweg von Samba, Bossa Nova und Tropicalismo. Seiner Arbeit als Zollinspektor, die ihm sein Studium finanzieren half, ging er da schon nicht mehr nach. Seit 1965 war er zudem mit der Bankerin Belina de Aquiar verheiratet, die auch seine Managerin wurde. Es sollten noch zwei Ehen folgen, aus denen insgesamt 8 Kinder hervorgingen. Die Tropicalismo-Bewegung, die 1967 einsetzte, schlug ein wie eine Bombe und löste für einige Jahre die Bossa Nova ab. Brasiliens Gesangsikone Nummer 1, Elis Regina, machte eines der Lieder Gios zu einem Hit, und mit seinem dritten Album, 1969 veröffentlicht, landete Gilberto Gil seinen eigenen und bislang größten Erfolg, Aquel Abraço. Hier die Version, die er 1969 anlässlich seines Abschiedskonzertes vor dem Gang ins Exil spielte. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. Buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro. Brasileiro, aquele abraço. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço. Aquele abraço todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus. Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço. Aquel Abrazo, trotz des gelegentlich etwas verzerrten Klanges, ein wunderbares Lied und natürlich auch Dokument. Gilberto Gil erhielt für die Studioversion noch im Exil eine Auszeichnung aus Brasilien, die er aber ablehnte. In London schrieb er auch die Filmmusik zu Copacabana, Mon Amour. Später folgten noch einige mehr. Zurück in Brasilien hatte die Militärdiktatur weiter ein Auge auf ihm. Einige seiner Lieder durfte er nicht singen. Und als man ihn mit Marihuana erwischte, sperrte man ihn für 2 Wochen in eine psychiatrische Anstalt. Das Jahr 1977 markierte eine Wende für Gilberto Gil. Er nahm am Black Art and Culture Festival in Lagos in Nigeria teil, was seine Musik beeinflusste und sein Bewusstsein schärfte, ein schwarzer Brasilianer zu sein. Das Album Re Favela, noch im selben Jahr veröffentlicht, spiegelt seine Erfahrung musikalisch wie inhaltlich. In dieser Zeit schlossen sich die 4 Tropicalistas Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gau Costa und Maria Bethania zur Gruppe Doces Barbaros zusammen, Süße Barbaren, eine Art Rückschau auf das Tropicalismo-Konzept des Alles geht. Aus dem einzigen und selbstbetitelten Album stammt der folgende bemerkenswerte Titel. Trazido da África pra Américas de Norte e Sul. Tambor de tinto, timbre, tanto tom do tom tocou. Neve, garça branca, balsa do garuto azul. Ponta de tanto embalo, num estalo desmaiou. Versículo 20. Chuck Berry Feels Forever. Der Titel sagt alles. Chuck Berrys Rock'n'Roll im Beatles-Gewand. Für die Beatles hatte Gilberto Gil immer schon geschwärmt. Im Jahr 1979 geschahen zwei wichtige Sachen. Gil wurde als erster schwarzer Brasilianer Mitglied im Kulturrat des Bundesstaates Bahia. Der Beginn des dualen Systems Gilberto Gil zwischen Musik und Politik. Und dann veröffentlichte er den größten Hit seiner Karriere, Now Chore Mais, seine Version von No Woman No Cry, dem durch Bob Marley weltberühmt gewordenen Lied. 750.000 Mal verkaufte es sich und wurde zu einer regelrechten Hymne in Brasilien. Schon im Jahr darauf tourte Gil mit Jimmy Cliff durch Brasilien und nahm 1984 ein Lied mit den Wailers auf. Es sollten 18 Jahre vergehen, bis er die Wailers wieder besuchte, für das Album Kayang Gandaya, Gilberto Gils Tribut an Bob Marley. Ich hörte von ihm und auch seine Musik zum ersten Mal in London 1971-72, als ich im Exil war. Aber ich habe ihn nicht speziell herausgehört. Es gab halt viele Reggae-Bands. Erst als ich zurück in Brasilien war, habe ich bewusst seine Musik wahrgenommen und lernte mehr über ihn, wer er war, worum es ihm ging und seine Hingabe für den Kampf, sein Einsatz für die Werte, die er verteidigte. In der Zeit wurde mir klar, wer Bob Marley war. Auch wenn es so oft behauptet wird, die beiden haben sich nie getroffen. Gilberto Gil hat Bob Marley nur ein einziges Mal live gesehen in Los Angeles 1978. Aber als er backstage ankam, um mit ihm zu reden, war Marley schon weg. I love his music because it really touched me, especially the music. Ich liebe seine Musik, weil sie mich wirklich berührt und ich betone seine Musik. Meist wird sein Werk ja gewürdigt wegen des Kampfes, der dahinter steckt. Das ist auch in Ordnung. Als ich noch ein Kind war, 5, 8, 10 Jahre alt, hörte ich spanische Musik, italienische, amerikanische und ich verstand nicht ein Wort. Und doch gab es Lieder, die ich mochte und andere, die ich nicht mochte. Genauso erging es mir mit den Songs von Marley. Inzwischen verstehe ich natürlich seine Texte. Naja, das meiste jedenfalls. Und das gibt den Liedern noch mehr Wert. Aber ich liebe seine Musik in erster Linie wegen der Musik. Sentada ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não chore mais. Não chore mais. Yeah, yeah. Menina, menina, não chore assim. 2002 für das Album Kayan Gandaya noch einmal aufgenommen, Naushore Mais. Der nächste Schritt Gilberto Gios in die Politik, immer parallel zu seiner Karriere als Musiker, erfolgte 1987. Er wurde Präsident der Gregorio de Matos Stiftung und damit de facto Kulturstadtrat seiner Geburtsstadt Salvador. Ein Jahr darauf leitete er bereits die Umweltschutzbehörde, der Beginn seines Engagements für ökologische Belange. Diese Verantwortung muss für ihn eine ziemliche Herausforderung gewesen sein. It was, but at the same time was something that I had a feeling of. Klar war es das, aber ich hatte das Gefühl, etwas versuchen, ausprobieren zu müssen. Es war die Zeit der Redemokratisierung in Brasilien. Die Menschen hofften wieder. Es war wie ein großes Sich die Hand reichen. Lasst uns etwas voranbringen. Und dies war auch der Hintergrund meiner Arbeit. Einen Beitrag zu leisten, etwas mehr zu machen als nur meine Musik, sondern ein verantwortungsvoller Bürger zu sein, wie ein Bürger handelt. Let me just be a citizen and act like a citizen. Mit Erfolg. Gilberto Gio stellte einiges auf die Beine, was die Kultur, die Umwelt und das Selbstbewusstsein der schwarzen Bevölkerung Salvadors weiterbrachte. Das Musizieren aber konnte er nicht lassen. Er bat den Stadtrat wiederholt um eine Auszeit für eine Tournee. Eine Praxis, die er selbst heute als Minister pflegt, wie die Gitarristin und Sängerin Bajia Sach kritisiert. Brazil loves him, so this is a good thing. My only concern. Brasilien liebt ihn. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Meine einzige Sorge ist die. Brasilien ist ein riesiges Land und fordert darum eine Menge Aufmerksamkeit. Aber er geht weiterhin auch seinem Beruf als Musiker nach. Er ist sehr oft einfach nicht da. Er reist umher und spielt Gitarre. Bei vielen politischen Veranstaltungen ist er gleichzeitig auch als Musiker da. Davon abgesehen erobert er schon neues Terrain. Er kennt das Kulturgeschäft von innen und sieht darum, was geändert werden muss. Aber wo immer er in der Welt hin konnte, war er auch. Keine Spur davon, dass hier ein Interessenkonflikt besteht. Und die Leute wissen nicht, dass er das keineswegs umsonst macht. Miss one opportunity. And a lot of people even doesn't know that he's not doing that for free. Und auch das ist Gilberto Gio. Sein ältester Sohn, Schlagzeuger in Gios Band, starb 19-jährig Anfang Februar 1990 nach einem Autounfall. Drei Wochen später ging Gilberto Gio auf Europa-Tournee. Gerda Santa, ein Lied aus dem Jahr 1997 über die Versprechen der unterschiedlichen Religionen, von der Inquisition bis zur Gegenwart, um die Menschen zum heiligen Krieg im Namen ihres Gottes aufzurufen. Leider immer noch und immer wieder aktuell. Mit dem Ende seines Mandates 1992 stieg Gilberto Gil erst einmal wieder aus der Politik aus. Seine Bilanz 1993. Ich habe positive wie negative Erfahrungen gemacht. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich weder vorbereitet noch talentiert war für die politische Bühne. Politik ist trocken, gewalttätig und hart. Eine Art Heavy Metal. Ich bin aber eher ein sanfter Typ. Ich würde eher in die Diplomatie als in die Politik passen. Politik und Diplomatie haben die Kriege abgelöst, aber die Politik hat die schwere Bürde des Krieges geerbt. Politik ist verkleideter Krieg. Aber positiv war, dass wir zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf unsere Stadt lenken konnten, auf die historische Region oder dass wir die Notwendigkeit der Intensivierung der Beziehung zwischen Bahia und Afrika herausstellen konnten. Da liegt schließlich unser Erbe. Auch die Karnevalsgruppen werden jetzt mehr beachtet, die ja nicht nur den Karneval weiterentwickeln, sondern auch aktiv sind in sozialen, erzieherischen und sanitären Bereichen. Bei den ökologischen Fragen sind wir ebenfalls weitergekommen. Der heute als Musiker recht bekannte Chico Cäsar war damals noch politischer Journalist, bevor er das Fach wechselte. Er wundert sich 2003, dem Jahr der Ernennung Gilberto Gils zum Kulturminister, über etwas ganz anderes. Es existiert der Mythos, dass in Brasilien ein friedliches Miteinander der Rassen herrscht. Das ist aber nicht der Fall. Es wird groß herausgestellt, wenn ein Schwarzer in den obersten Gerichtshof berufen wird oder als Gilberto Gil als Schwarzer Kulturminister wurde. Aber anstatt darüber zu jubeln, sollte man sich lieber fragen, warum es erst jetzt geschieht, dass Schwarze in wichtige Ämter kommen. Ich kann jedenfalls nur hoffen, dass sie die Probleme ihrer schwarzen Landsleute im Blick haben und nicht agieren wie Colin Powell oder Condoleezza Rice aus den Vereinigten Staaten, die doch eine sehr weiße Politik betreiben. Was Gilberto Gil betrifft, hatten anfangs viele die Sorge, dass sich da ein bekannter Musiker ein Statussymbol abgreifen will. Aber dem ist überhaupt nicht so. Also, wir sind schon sehr zufrieden mit ihm. Pode ser que fique só uma coisa figurativa e tal, mas não, ele é do batente, vai lá trabalhar. Aí eu aqui de novo. Chachando. Aí eu aqui de novo. Para chachar. Aí eu aqui de novo. Chachando. Aí eu aqui de novo. Para chachar. Aí eu aqui de novo. Chachando. Aí eu aqui de novo. Para chachar. Aí eu aqui de novo. Chachando. Aí eu aqui de novo. Para chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Pai, eu aqui de novo cantando. Pai, eu aqui de novo chachando. Pai, eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia. Eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Vai eu aqui de novo, chachando. Vai eu aqui de novo, para chachar. Vai eu aqui de novo, chachando. Vai eu aqui de novo, para chachar. Vai eu aqui de novo, chachando. Vai eu aqui de novo, para chachar. Vai eu aqui de novo, chachando. Vai eu aqui de novo, para chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Vai eu aqui de novo, cantando. Vai eu aqui de novo, chachando. Vai eu aqui de novo, mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de gita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luz, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia. Eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Aí eu aqui de novo, chachando. Aí eu aqui de novo, para chachar. Morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama a Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Chachado, eu tô aqui para ensinar. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Para chachar. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Para chachar. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Para chachar. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Para chachar. Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Ein Lied aus dem Album Eo tu Eles aus dem Jahre 2000. Auch wenn der Tropicalismo im Kern nur einige Jahre existierte, leitete er doch eine bis heute wirkende Offenheit für die Vermengung regionaler und internationaler Stile ein. Und zu den Vorreitern muss man Gilberto Gil unbedingt zählen. Als er 2006 das Kulturprogramm Brasiliens zur Fußball-WM erläuterte, den Copa da Cultura, da saß man nicht mehr einem rebellischen Musiker gegenüber, sondern einem Minister, auf den zwei große Limousinen mit Chauffeur warteten. Es spricht Kulturminister Gilberto Gil über sein Amt. Vor allem anderen ging es darum, das Ministerium als Institution zu stärken. Besseres Budget, besseres Personal. Zweitens, der brasilianischen Gesellschaft wie auch den Menschen außerhalb wollen wir klar machen, dass wir einen sehr weit gefassten Kulturbegriff vertreten. Alles, was nicht Natur ist, ist Kultur. Alles, was die Menschheit geschaffen hat, ist Kultur. Die Kultur zu demokratisieren ist der nächste Punkt. Mit kulturellen Hotspots wollen wir die Peripherie an die Zentren anbinden und zugleich Elitekultur und populäre Kultur einander näher bringen. Zum Beispiel in dem Sinne, dass alle Zugang haben zur Kulturproduktion der Eliten. Auch dies ist ein Teil des Konzeptes, das wir zu etablieren versuchen. Kultur für alle. 1969 hatte man Gilberto Gil für solche Thesen des Landes verwiesen. Zum Schluss kein Lied von Gilberto Gil, sondern eines über ihn. Die fußballbegeisterte Sängerin Daniela Mercury, die zum Copa da Cultura im letzten Jahr durch Deutschland tourte, hat es für ihn geschrieben. Copa da Cultura, ne? It's a wonderful idea of Gilberto Gil. Copa da Cultura war eine wunderbare Idee unseres Ministers Gilberto Gil. Es war eine sehr kreative Art, unsere Kultur anderen Ländern zu zeigen. Länder, die unsere Kultur ohnehin sehr respektieren. Aber eine solche Gelegenheit hatten wir noch nie, so nah dran zu sein und mehr über uns zu erzählen. Mein Traum ist, dass die Welt Samba tanzt. Denn bevor Gilberto Gil unser Kulturminister wurde, war er ja schon unser Samba-Minister. Ich habe Ihnen ein Lied verewigt. Our Minister do Samba. Samba's minister. I did one honor to him in my song. The samba is my prayer, my anthem, my call. It's my ground, it's my air, it's my carnival. Samba, meu sul, meu hino nacional. Minha forma de oração, meu carnaval. Quero ver o mundo samba. Quero ver o mundo samba. Seja aqui, seja lá. Ver o samba no pé do Japão. Quero ver o mundo samba. Seja aqui, seja lá. Ver o samba no pé do francês. Quero ver o mundo samba. Seja aqui, seja lá. Ver o samba no pé do alemão. Ver o samba no pé português. O samba é meu show, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval. O samba é meu show, meu hino nacional, minha forma de oração, meu carnaval. Todo mundo na palma da mão, com os pés arrastando. Brasil. O DJ espanhol. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba. Quero ver o mundo samba, seja aqui, seja lá. Ver o samba no pé do Japão. Seja lá, ver o samba no pé do francês. Quero ver o mundo samba, seja aqui, seja lá, ver o samba no pé do alemão. Quero ver o mundo samba, seja aqui, seja lá, ver o samba no pé português. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den brasilianischen Sänger Gilberto Gil von Luigi Lauer.